Turn to 1 Samuel chapter 30. Schlagen wir zum 1. Samuel Kapitel 30. Father in heaven, we thank you tonight for your word. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend für dein Wort. For all the stories we can read. Für all die Geschichten, die wir lesen dürfen. And all the principles we can learn. Die Prinzipien, die wir lernen können. Bless these words to our hearts in Jesus' name. Lass diese Worte in unserem Herzen zum Segen werden. In Amen. Jesu Namen. Amen. Okay, let's continue the story of David and the burning of Ziklag. Machen wir weiter mit der Geschichte von David und dem Verbrennen von Ziklag. Last week we talked about how Satan's plan is higher than our understanding. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie der Plan Satans einfach über unseren Verstand hinausgeht. And so God's plan for us must be higher than Satan's understanding. Also muss Gottes Plan höher sein als Satans Verständnis. So we really have to trust God. Also müssen wir wirklich Gott vertrauen. For things that we don't understand. Für die Dinge, die wir nicht verstehen. So we pick this up in verse 8. Wir nehmen das jetzt wieder auf in Vers 8. David inquired of the Lord, saying, "Shall I pursue this band? Shall I overtake them?" David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? And he said to them, "Pursue, for you shall surely overtake them." Und er sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen. And you shall surely rescue all. Und die Gefangenen ganz gewiss befreien. For those who don't know the story, für die, die Geschichte nicht kennen, David came back to his little Dorf Ziklag. David kehrte zurück zu dem Dorf Ziklag. And it was burned. Es war völlig niedergebrannt. And his children and his wives, they were all gone. Seine Kinder, seine Frau, sie waren weg. And the men wept and wept and wept. Und seine Männer, sie weinten und weinten und weinten. And until they spoke about stoning David. Bis sie so weit waren, dass sie darüber sprachen, ihn zu steinigen. David strengthened himself in the Lord his God. Aber David stärkte sich in seinem Herrn, dem Gott. And they began to pursue. Und so fingen sie an, dann die Verfolgung aufzunehmen. So verse 9. So David went, he and his 600 men who were with him, and came to the brook Besor. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor. Where those left behind remained. Wo einige zurückblieben und Halt machten. Not zurückgebliebenen. That means retarded, and if I'm you don't sorry, understand. Yeah. Okay. Verse 10. That's 10. Okay. But David pursued he and 400 men. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach. For 200 were too exhausted to cross the brook Besor and remained behind. Denn 200 Mann, die waren zu erschöpft, um über den Bach Besor zu gehen. What does that tell you right away? Ich sage euch direkt sofort. God tells David, pursue, you will overtake them, you will recover all. Gott sagt dem David, folge ihnen nach, du wirst sie einholen und du wirst alles wieder zurückbringen. And David is pursuing at such a pace. Und David, der ist mit so einer Geschwindigkeit dahinterher. That 200 men are too exhausted to keep up. Dass 200 Leute zu erschöpft sind, um das Tempo mitzumachen. I mean, someone could have said, David, didn't the Lord tell you that we're going to win? So why the rush? Man könnten die Leute nicht sagen, David, warum so schnell? Der Herr hat auch gesagt, dass sie einholen werden. Maybe we can get a couple volleyball games in before we leave. Vielleicht können wir ein bisschen Volleyball spielen, bevor wir jetzt gehen. But David, he took it very serious. David nahm das sehr ernst. And the fact that we know and have confidence in the Lord. Und die Tatsache, dass wir es ja wissen und Zuversicht haben können in den Herrn. In situations. In solchen Situationen. Doesn't mean that we are not to put our whole heart into it. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unser ganzes Herz da hineinlegen sollten. Okay, in verse 11 they found this Egyptian. Im Vers 11 sie finden da diesen Ägypter. Which was the providence of God. Und das war die Vorsehung Gottes. And they asked him who he was. Und sie fragten ihn, wer er war. He was a servant of an Amalekite. Er war ein amalekitischer Diener. They were the ones that burned Ziklag. Und das waren ja die, die Ziklag verbrannt hatten. And this young Egyptian slave took David to the Amalekites. Und dieser junge ägyptische Sklave nahm sie zu den Amalekitern. In verse 16. Vers 16. And they found them drinking and dancing. Sie aßen und sie tranken. Because they had great spoil. Weil sie große Beute gemacht hatten. Look at verse 17. Vers 17. And David slaughtered them. Und David schlug sie. From the twilight until the evening of the next day. von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages. Two straight days of fighting. Zwei Tage durchgehend Kampf. And not a man escaped. Und nicht ein Mann entkam. Except 400 young men who rode on camels and fled. Außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. So David recovered all. Und David befreite alles. Verse 19. Vers 19. And nothing of theirs was missing. Und es fehlte ihnen nichts. Verse 20. Vers 20. So David had captured all the sheep and cattle. Und David nahm die Schafe und Rinder. Verse 21. Vers 21. Then David came to the 200 men who were too exhausted to follow David. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen. Who had also been left at the brook Besor. Und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. And they went out to meet David. Sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen. And to meet the people who were with him. Then David approached the people and greeted them. Und David traf dem Volk und grüßte sie. Then, listen to this. Then all the wicked and worthless men among those who went with David answered and said. Und allerlei böse und nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten. Because they did not go with us, we will not give them any of the spoil that we have recovered. Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben. Except to every man his wife and his children. Sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder. That they may lead them away and depart. Die können sie mitnehmen und gehen. It's amazing that among David's mighty men, these 600 men, es ist so erstaunlich, unter diesen mächtigen Männern Davids, diesen 600, that there were wicked and worthless men. Da waren böse und nichtsnützige Leute. So you wonder, why were they following David? Also man fragt sich, warum sind sie dem David gefolgt? Maybe they had no other choice. Vielleicht hatten sie keine andere Wahl. And you know, David here represents Christ. David repräsentiert aber Christus. And are there people who are following Christ? Gibt es Leute, die Christus folgen? You know, following Christianity. Einfach dem Christentum nur so nachgehen. Because they have nothing else to do. Weil sie nichts anderes zu tun haben. Because they failed in everything else. Naja, sie haben ja in allem anderen versagt. And Christians are nice people. Die Christen sind ja nette Leute. So let's just follow them. Also gehen wir ihnen nach, folgen wir ihnen. Wicked and worthless men. Böse und nichtsnützige Leute. Verse 23. Then David said. Aber David sagte. You must not do so, my brothers. Macht es nicht so, meine Brüder. With what the Lord has given us. Mit dem, was der Herr and has kept us and delivered into our hand the band that came against us. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die er über uns gekommen war. And who will listen to you in this matter? Who will listen to you in this matter? Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? For as his share is who goes down to the battle, so shall his share be who stays by the baggage. Denn wie der Anteil dessen, der den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. They shall share alike. Miteinander sollen sie teilen. Now go back to these two words, wicked and worthless. Geht einmal da zurück. Böse und nichtwürdig. This word wicked, böse, dieses Wort, is in Proverbs 2:14. Finden wir in Sprüche 2:14. Talks about delighting in the perversity of wickedness. Da heißt es, sich erfreuen an der Perversion der Böswilligkeit. So wickedness is a perversion. Böswilligkeit ist also eine Perversion, eine Verdrehung. And it seems to me that the first word is speaking of inner character. Ich glaube, dass der erste Begriff von dem inneren Charakter spricht. And the second word is speaking of conduct. Und das zweite Wort spricht eher von dem Verhalten nach außen. Also 2 Chronicles 7:14. 2. Chronik 7:14. If my people turn from their wicked ways, wenn mein Volk sich von den bösen Wegen abwendet, God would bless them. Dann wird Gott sie segnen. But here, then all the wicked and worthless men among them. Und allerlei böse und nichtswürdige von den Männern. It's also Genesis 13:13. Auch 1. Mose 13:13. Where the men of Sodom were wicked. Wo die Männer Sodoms einfach bösartig waren. And I think when the word alone is here, it's speaking of the character. Ich glaube, dieser Begriff hier, der spricht von dem Charakter. Men of Sodom were wicked. Die Männer Sodoms, sie waren böse. Perverse in their thinking. Und pervers in ihrem Denken. Worthless men. Nichtswürdige. The next word can also mean lawless. Nichtswürdige, das können auch einfach Gesetzlose sein. Could be speaking of their conduct. Das könnte sprechen von ihrem Verhalten. Now if we look, if you turn with me to 2 Timothy. Wenn wir einmal hinschlagen zum 2. Timotheus. And you look at the four pastoral epistles. Da finden wir ja die vier Pastoralbriefe. 1 Timothy, 2 Timothy, Titus and Philemon. 1. 2. Timotheus, Titus und Philemon. You see four themes. Und da finden wir vier Themen. The first is godly doctrine. Das erste ist göttliche Lehre. 1 Timothy. 1. Timotheus. 2 Timothy is godly conduct or godly behavior. Zweite ist göttliches Verhalten. The third one, Titus, is godly character. Titus spricht vom göttlichen Charakter. And Philemon is godly diplomacy. Und viertens, Philemon ist göttliche Diplomatie. Now if we look to the book of 2 Timothy, schauen wir mal hin zum 2. Timotheusbrief, which deals with godly conduct. Da geht es um göttliches Verhalten. Turn to chapter 2. Schlagen wir zum Kapitel 2. And we can look at verse 24. Und schauen wir uns Vers 24 an. The Lord's bondservant must not be quarrelsome. Ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten. Right, that's conduct. No being quarrelsome. Er soll nicht streiten. Das betrifft das Verhalten. Being a quarrelsome person is ungodly character, conduct. Eine streitsüchtige Person zu sein, ist ein ungöttliches Verhalten. To be kind to all. Allen gegenüber freundlich. Able to teach. Lehrfähig. Patient when wronged. Duldsam. Verse 25. With meekness. Und in Sanftmut. And this speaks of my character now. Und das spricht jetzt von meinem Charakter. With meekness inside of me. Und mit dieser Sanftmut in mir. Correcting those who are in opposition. Weist ihr die zurecht, die Widersacher sind. With meekness. Aber mit Sanftmut. Have you ever been corrected by someone who has no meekness? Seid ihr jemals korrigiert worden von jemandem, der keine Sanftmut hat? It's quite an experience. Das ist ein ziemliches Erlebnis. People who walk with God. Menschen, die mit Gott wandeln, who have godly character, die göttlichen Charakter haben, their soul is filled with meekness. Ihre Seele ist gefüllt mit Sanftmut. This goes to from Matthew 11. Das finden wir in Matthäus 11. Starting with verse 29. Beginnen mit Vers 29. 29. The Lord said, "Come unto me, all ye that are heavy laden." 28. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. Come and learn of me. Kommt und lernt von mir. For I am meek, denn ich bin sanft and lowly of heart. Und demütig von Herzen. And this is the basis of godly character. Und das ist die Grundlage von einem göttlichen Charakter. These guys who came back with David had no humility, no meekness. Diese Männer, die mit David da zurückkamen, die hatten keine Demut und auch keine Sanftmut. God had done a wonderful miracle in their midst. Gott hatte ein wunderbares Wunder gewirkt in ihrer Mitte. These guys were crying until they had no strength left. Diese Männer, sie weinten, bis sie keine Kraft mehr hatten. David prayed. David betete. David said to them that we will pursue, we will get them. David sagte, wir werden sie verfolgen und wir werden sie einholen. They pursued, they got everything back. Sie verfolgten sie und sie bekamen alles zurück. Not one wife was missing, not one child. Nicht eine Frau fehlte, nicht ein Kind. Not one sheep, not one cow. Nicht ein Schaf, nicht eine Kuh. Everything was back. Alles hatten sie zurückerhalten. And yet these men und doch diese Männer can't share anything with their brothers. Können mit ihren Brüdern nichts teilen. These brothers were not the kind that didn't want to fight. Das waren nicht diese Art von Leute, die sich vor dem Kampf gedrückt hätten. They were just already exhausted. Sie waren einfach zu erschöpft. They didn't have the physical stamina that these other people happened to have. Sie hatten nicht diese physische Konstitution, die anderen Leute hatten. And suddenly they glory or they delight in this perversity. Und plötzlich rühmten sie sich in dieser Perversion. And they're not even in charge. Und sie haben ja gar nicht mal die Befehlsgewalt. This is David's troop or David's little army. Diese Truppen unterstehen ja David. Er ist der Führer dieser God Armee. God delivered them unto David. Gott hat sie ja den David gegeben. And from the back they're just going to start squawking. Und von hinten, da rufen sie so dazwischen. As David approaches the other men. Während David sich den anderen Männern nähert. As they meet their wives and their children and they're rejoicing. Als sie da ihre Frauen und ihre Kinder wieder treffen und sich daran freuen. Hey, they don't get anything. Hey, die kriegen aber nichts. What? Wie? Yeah, you guys don't get nothing. Ihr kriegt nichts. You didn't go to the battle, you don't get anything. Ihr wart gar nicht in der Schlacht, ihr bekommt nichts. And they delight in it. Und sie haben sich daran gefreut. This is the perversity of wickedness. Das ist diese Perversion, diese Verdrehtheit der Bösartigkeit. You know, maybe if we met these men and talked to them. Vielleicht wenn wir diese Leute getroffen hätten, wenn wir mit ihnen gesprochen hätten. We might even have a nice conversation with them. Vielleicht hätten wir auch ein gutes Gespräch mit ihnen geführt. The wickedness was that they lacked godly character. Das Böse an ihnen war, dass ihnen göttlicher Charakter fehlte. Where was the humility? Wo war die Demut? Before God. Diese Demut vor Gott. Where was the meekness? Wo war die Sanftmut? To recognize that it was God who did this great thing. Anzuerkennen, dass doch Gott war, der dieses großartige Werk gewirkt hatte. And to take advantage of their brothers. Und wie konnten sie da einfach aus ihren Geschwistern Vorteil ziehen? Now look at 2 Timothy 2 once again. Schauen wir weiter im 2. Timotheus 2. Verse 25. Vers 25. With meekness correcting those in opposition. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. If perhaps God may grant them repentance. Und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe. Who is doing the work here? Wer tut das Werk hier? It's God. Es ist Gott. And this is the foundation of godly character. Und das ist die Grundlage von einem göttlichen Charakter. That I'm really humble before God. Dass ich wirklich gedemütigt bin vor Gott. As we said before, wie wir es zuvor schon gesagt haben. Humility receives mercy. Die Demut empfängt Barmherzigkeit. And meekness expresses grace. Und die Sanftmut drückt dann die Gnade aus. Receiving mercy Barmherzigkeit zu empfangen, produces humility in my heart. Das bewirkt Demut in meinem Herzen. And when I'm meek before God, und wenn ich sanft bin vor dem Gott, that means I'm allowing and I'm trusting God to do everything through me and for me. Dann vertraue ich Gott, dass er alles für mich und durch mich wirkt. So I'm talking with someone. Jetzt spreche ich mit jemanden, who has a problem, der vielleicht ein Problem hat. And do I look to myself? Schaue ich da auf mich selbst? I might be a very knowledgeable person. Vielleicht bin ich eine Person, die vielleicht sich viel Erkenntnis hat. I might be educated in some amazing counseling school. Vielleicht sehr gebildet in einer sehr berühmten Seelsorgeschule. And yet as I speak to this person, wenn ich dann aber anfange mit der Person zu sprechen, I am neither humble before God nor meek. Bin ich weder demütig für Gott noch bin ich sanftmütig mit der Person. I'm trusting myself. Ich vertraue nur auf mich selbst. I'm not looking to God. Ich schaue nicht auf Gott. Which says here that God may grant them repentance. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe. That it has to be God who works in someone's life. Es muss Gott sein, der in dem Leben eines Menschen wirkt. This is the foundation of godly character. Und das ist die Grundlage von einem göttlichen Charakter. Now flip with me over to Titus. Gehen wir zu Titus. And then we have this is godly character. Und hier finden wir göttlichen Charakter. Now look at verse 10 of chapter 1. Kapitel 1, Vers 10. For there are many rebellious men. Denn es gibt viele Aufsässige. Empty talkers. Hohle Schwätzer. And deceivers. Und Betrüger. Especially those of the circumcision. Besonders die aus der Beschneidung. Who must be silenced because they are upsetting whole families. Denen man den Mund stopfen muss. Teaching things they should not teach for the sake of sordid gain. Sie lehren, was sich nicht geziemt, um des schändlichen Gewinnes willen. So there's their ungodly behavior. Da ist ihr gottloses Verhalten. Right? I mean, they are following Christ for what they can get out of it. Sie folgen Christus nur nach, um des Gewinnes willen. Whether it's money, ob es Geld ist, whether it's honor, oder Ehre, whether it's power, oder Macht, it's something personal. Ist etwas, was sie für sich persönlich and these people follow Christ, und die folgen aber Christus, just like those men followed David. Genauso wie diese anderen David folgten. Look at verse 12. Schaut mal Vers 12. One of themselves, a prophet of their own, said. Es hat einer von ihnen ihr eigener Prophet gesagt. Cretans are always liars. Kreter sind immer Lügner. Evil beasts, lazy gluttons. Böse, wilde Tiere, faule Bäuche. This testimony is true. Dieses Zeugnis ist wahr. For this cause reprove them severely that they may be sound in the faith. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Not paying attention to Jewish myths and commandments of men. Und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten. Who turn from the truth. Die sich von der Wahrheit abwenden. Look at verse 15. Schaut bei Vers 15. To the pure, all things are pure. Den Reinen ist alles rein. To the person who is pure in his character. Gegenüber der Person, die rein ist in ihrem Charakter. And the purest I can be is humble and meek before God. Und das reinste oder die reinste Möglichkeit, wie ich nur sein kann, ist, wenn ich einfach demütig und vor Gott bin. I'm humble because I know without God's mercy. Ich bin demütig, weil ich weiß, ohne Gottes Barmherzigkeit. I would be consumed. Da werde ich einfach verzehrt. So I am always before God. I'm humbled by the fact that I have to receive His mercy daily. Also ich stehe demütig vor Gott, denn ich bin gedemütigt von dieser Tatsache, dass ich jeden Tag vor ihm stehen muss, um seine Barmherzigkeit zu empfangen. So I'm pure. So bin ich rein. I'm pure because of His mercy and grace. Ich bin rein wegen seiner Barmherzigkeit und Gnade. Hebräer 4:16. We approach His throne. Wir nahen uns seinem Thron. To receive mercy. Um Barmherzigkeit zu empfangen. And find grace. Und Gnade zu finden. To the pure. Den Reinen. All things are pure. Sind alle Dinge rein. To the person whose heart is humble and meek before God. Gegenüber der Person, deren Herzen demütig und sanftmütig vor Gott ist. All things are pure. Für diese Person sind alle Dinge rein. Because their character is pure. Weil ihr Charakter rein ist. Their relationships are pure. Ihre Beziehungen sind rein. Their motive is pure. Ihre Motive sind rein. Their Christian ministry is pure. Ihr christlicher Dienst ist rein. It means all that they do, all of their behavior is pure. Alles was sie tun, ihr ganzes Verhalten, es ist nur rein. Because their character is pure. Weil ihr Charakter rein ist. But to those who are defiled. Aber denen den Befleckten aber and unbelieving, und Ungläubigen nothing is pure, ist nichts rein, but both their mind and their conscience are defiled. Sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. How is my mind and conscience purified? Wie wird mein Sinn und auch mein Gewissen gereinigt? God be merciful to me, a sinner. Gott sei mir dem Sünder barmherzig. You see, it's when I reject His mercy and reject His grace. Wenn ich seine Barmherzigkeit und seine Gnade ablehne. And I don't allow them to work deep in my heart. Und es nicht zulasse, dass sie tief in meinem Herzen wirken. You know, character is forged into me. Charakter wird in mich hinein fast gezwungen. It's forged. It's worked in. Das wird ganz tief in mich hineingewirkt. Das ist ein Werk. I don't go to the store and buy character. Ich kann nicht eben mal in einen Laden gehen, einen Supermarkt und Charakter kaufen. I don't buy in a vitamin store and just swallow character pills. Ich kann nicht in einen Vitaminladen gehen und da einfach Charakterpillen kaufen. But having to humble myself to receive mercy. Aber ich muss mich demütigen, um Barmherzigkeit zu empfangen. And to say I am guilty. Und einfach sagen, ich bin schuldig. And coming before God. Und ich komme so vor Gott. This produces character so deep in me. Und das wirkt so einen tiefen Charakter in mir. And to know that when I have to do something. Und zu wissen, wenn ich etwas tun muss. That God wants me to trust Him as I do it. Gott möchte, dass ich ihm vertraue, während ich das tue. And I'm going to put all my might into it. Und ich werde das mit ganzer Kraft tun. And if God says pursue, I'm going to pursue. Und wenn Gott sagt, verfolge das, dann werde ich das tun. But ultimately it's God. Aber letztendlich ist es Gott. So that when we get this victory, dass wir, wenn wir diesen Sieg erringen, Maybe like this building or something. Vielleicht dieses Gebäude oder etwas. There's godly character. Da haben wir göttlichen Charakter. That expresses itself through godly behavior. Der sich selbst durch göttliches Verhalten ausdrückt. And woe unto us if we would ever compare ourselves with someone else's church building. Und wehe, wenn wir uns da vergleichen mit irgendeinem Gemeindegebäude von jemand anderem. That would be worthless and wicked. Das wäre böse und wertlos. If we ever walked into another church and snickered. Wenn wir je in eine andere Gemeinde gehen und das ein bisschen schief drüber said, uns auslassen. It doesn't even compare with our building. Na, das lässt sich aber nicht vergleichen mit unserem. And Jesus would say, wicked and worthless servants. Jesus würde sagen, böse und wertlos. Why do you do that? Warum tut ihr das? These are brethren. Das sind doch Geschwister. Whatever you have, I have given to you. Was auch immer ihr habt, das habe ich euch doch geschenkt. David said to them, don't you realize that God did this? Erkennt ihr nicht, dass Gott dies tat? God delivered them into our hands. Gott hat sie in unsere Hände ausgeliefert. God gave us our wives and children back. Gott hat unsere Frauen und Kinder wieder zurückgegeben. This is where godly character starts. Und da beginnt der göttliche Charakter. By looking to the Lord. Indem wir auf den Herrn schauen. Now let's just read this. Lesen wir Look weiter. At verse 16. Vers 16. They profess to know God. Sie geben vor, Gott zu kennen. But by their deeds they deny him. Aber in den Werken verleugnen sie ihn. Being detestable and disobedient and worthless for every good deed. Und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Wow, outside the mercy of God, that's every single one of us. Außerhalb der Barmherzigkeit Gottes, so sind wir alle. Outside the grace of God, that's every single one of us. Ohne die Gnade Gottes, da ist jeder einzelne von uns so. They profess to know God. Sie bekennen, Gott zu kennen. They'll tell you they walk with God. Sie sagen dir, sie wandeln mit Gott. They have a big Bible. Sie haben diese große Bibel. They know God. Sie kennen Gott. But look at their behavior. Aber schau dir ihr Verhalten an. Look at their behavior. Schau dir ihr Verhalten they an. They profess to know God, but their deeds deny him. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Godly behavior is the result of godly character. Göttliches Verhalten ist das Ergebnis von göttlichem Charakter. Integrity. Integrität means what you see is what I really am. Ist das, was du von mir sehen kannst, ist genau das, was ich auch Because bin. Because hypocrisy plays the role. Denn die Heuchelei, die spielt einfach die Rolle. But it's not what it says it is. Aber eigentlich ist es nicht wirklich das, was es nach außen vorgibt. The safest thing we can do. Das sicherste, was wir tun können. So that we'll never be a hypocrite. Auf dass wir nie zum Heuchler werden. So that we're people of integrity. Auf dass wir Leute der Integrität sind. Is to have our hearts rooted in mercy and grace. Ist, dass wir einfach unser Herz verwurzelt haben in Barmherzigkeit und Gnade. Humility and meekness. Demut und Sanftmut. It was God that did it. Es war Gott, der hat es gemacht. Now look at verse chapter 2. Schaut einmal Kapitel 2. Verse 11. Vers 11. For the grace of God appeared, bringing salvation to all men. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend. Allen Menschen. Instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und sensibly, righteously and godly in this present age. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. So Jesus Christ crucified. Jesus Christus gekreuzigt is the epitome of God's expression of grace. Ist die Epitome des Ausdrucks von Gottes Gnade. That because we could not do it, weil wir es ja nicht tun konnten. In Romans 8:3, God did it. Römer 8:3 tat es Gott. Jesus came and did it for us. Jesus kam und er hat es für uns bereits grace getan. Grace appeared. Gnade ist erschienen. I couldn't save myself. Ich konnte mich selbst nicht retten. I couldn't pay for my sin. Ich konnte nicht für meine Sünde zahlen. I couldn't work my way to heaven. Ich konnte nicht meinen Weg irgendwie in den Himmel bewirken. I couldn't draw near to God on my own righteousness. Ich konnte mich nicht selbst Gott nahen aufgrund meiner eigenen Gerechtigkeit. Wow, what am I gonna do? Was tue ich jetzt? Grace has appeared. Die Gnade ist erschienen. Where? Wo? There. Dort. Where? Na, wo? On the hill called Calvary. Dort auf dem Hügel, Golgotha. It's a crucified man. What do you mean? Ein gekreuzigter Mensch. He was crucified in your place. Er wurde gekreuzigt an deiner Stelle. Because what the law could not do. Denn was das Gesetz nicht tun konnte. Because it was weak in the flesh. Weil es ja schwach war im Fleisch. God did it. Das tat Gott. God did it for us. Gott tat es für uns. That's grace. Das ist Gnade. So grace has appeared. Die Gnade ist erschienen. Jesus Christ was publicly crucified. Jesus Christus, wurde öffentlich gekreuzigt. And this grace teaches us to deny ungodliness. Und diese Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit verleugnen. That's a life living without God. Das wäre ein Leben ohne Gott zu leben. Why do we live without God? Gottlosigkeit, Leben ohne Gott. Because we trust ourselves. Warum tun wir das? Weil wir uns auf uns selbst vertrauen. Maybe because we're so amazing. Vielleicht weil wir so erstaunlich sind. Or because we don't think that God cares. Oder vielleicht weil wir denken, dass sich Gott nicht kümmert. But wait a minute. God does care. Aber warte mal, Gott kümmert sich sehr wohl. Look, Christ was crucified. Schau, Christus wurde gekreuzigt. And this is telling me, it's teaching me. Und das sagt mir doch und das lehrt mich. That I don't have to live a life without God. Dass ich nicht ein Leben leben muss ohne Gott. Because he opened the way for me. Denn er hat doch den Weg für mich aufgemacht. In Hebrews chapter 10. Hebräer Kapitel 10. He opened a new and living way. Er hat einen neuen und lebendigen Weg eröffnet. So now, despite myself. Jetzt trotz meiner selbst. I can draw near to God. Kann ich jetzt zu Gott kommen? Because mercy was released when Christ was crucified. Denn die Barmherzigkeit wurde ja freigesetzt, als Jesus Christus gekreuzigt wurde. So this is teaching me to be godly. Das lehrt mich jetzt göttlich zu sein. I can draw near to God. Ich kann mich Gott nahen. I can receive mercy. Ich kann Barmherzigkeit von ihm empfangen. I can follow him despite myself. Ich kann ihm folgen und trotz meiner selbst. I just need to be honest when I draw near to him. Ich muss nur ehrlich sein, wenn ich mich ihm nahe. In Hebrews 10:19. Hebräer 10:19. And this produces character. Und dies bewirkt Charakter in mir. And sometimes it's painful. Manchmal ist es schmerzhaft. Sometimes I'm in the temple and I'm beating my chest. Manchmal befinde ich mich im Tempel und ich schlage mir auf die Brust. As the Pharisees are pointing at me. Während die Pharisäer einfach auf mich zeigen. And I say, God, be merciful to me, the sinner. Und ich sage, Herr, Gott, sei mir barmherzig, mir, dem Sünder. And I might be having a difficult time. Und das mag nicht so einfach sein für mich. But this is what produces godly character. Aber das ist das, was göttlichen Charakter in mir bewirkt. And I deny ungodliness and worldly desires. Und ich verleugne die Gottlosigkeit und weltliche Begierden. I can follow God's will. Ich kann Gottes Willen folgen. I don't have to follow everything that the world is throwing at me. Ich muss nicht allem folgen, was mir die Welt entgegenwirft. God is for me. Gott ist für mich. I don't have to be for myself. Ich muss nicht jetzt für mich alleine leben. I don't have to fight. Ich muss auch nicht da kämpfen. I don't have to try to establish myself. Ich muss ja auch nicht jetzt da drum kämpfen, dass ich mich selbst da irgendwie aufbaue. I don't have to hoard things for myself. Ich muss jetzt Dinge da nicht für mich selbst horten. I don't have to be selfish. Ich muss nicht so selbstsüchtig sein. I don't have to try to be above you. Ich muss ja nicht jemand sein, der über mir ist. God is for us. Gott ist für uns. I don't have to hold the spoil back from the 200. Ich muss ja nicht die Beute den anderen vorenthalten. This is ours. You don't get any. Das ist meins. Ihr bekommt da nichts. Take your wife and kids and get out of here. Naja, nehmt eure Frauen und weg da. This is ours. Das ist unser. I don't have to be like that. Ich muss ja nicht so sein. It was God. Weil Gott, and the grace of God teaches us not to do this. Weil es der Gott ist und die Gnade Gottes lehrt uns das doch nicht zu tun. Don't be ungodly. Sei nicht zu gottlos. His mercy is there. Seine Barmherzigkeit ist doch dafür. Don't live in worldly desire. Leb doch nicht in diesem weltlichen Begierden. His grace is there. Seine Gnade ist doch für dich da. You don't have to be selfish. Du musst nicht selbstsüchtig sein. You don't get anything. Du kriegst nichts. We fought, we get everything. Wir haben gekämpft. Wir kriegen alles. David says, brothers, brothers. David sagt, hey, ihr Brüder. What are you doing? Was macht this ihr? This was all God. Es war doch Gott. And David made a statute. Und David, der erließ da einen Erlass. Those in the battle get the same as those who are watching the stuff. Die in der Schlacht waren, bekommen das gleiche wie die bei dem Tross geblieben sind. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? God looks at the heart. Gott schaut nämlich auf das Herz. We're all going to get to heaven. Wir kommen alle in den Himmel. And we're all going to be rewarded because of our heart. Und wir werden alle belohnt werden aufgrund unseres Herzens. And the one who was the most public or had the most dynamic ministry. Und die Person, die am meisten in der Öffentlichkeit stand und deren Dienst so dynamisch war, gets the same as grandma who was praying at home. Und die Person bekommt das gleiche wie dieses Großmütterchen, was zu Hause gebetet gets hat. The same as a teenager. Und vielleicht das gleiche wie ein Jugendlicher. Who loved Jesus with all their heart. Ein Jugendlicher, der Gott mit ganzem Herzen. And we all rejoice in this. Und wir freuen uns alle daran. And let's just close with this. Schließen wir damit ab. Look at verse 13. Vers 13. Looking for the blessed hope. Indem wir die glückliche Hoffnung und Erscheinung. That's the key. It's faith. Es ist Glauben. Grace has appeared. Die Gnade ist erschienen. Jesus Christ was crucified. Wow. Jesus Christus, er wurde gekreuzigt. Wow. And he's coming back. Und er kommt wieder. And we're looking for the blessed hope. Und wir schauen auf diese gesegnete Hoffnung. Oh my goodness. Wow, he's coming back. Er kommt wieder. And this makes the whole difference. Und das macht den Unterschied. If I don't believe the Lord is coming back. Wenn ich nicht glaube, dass der Herr wiederkommt. Wow. Oh, wow. I mean, you have no motive. What's the motivation in your life? Wo ist dann die Motivation in deinem Leben? We're going to stand before him. Wir werden vor ihm stehen. He's coming. We are his servants, his children. Wir kommen. Wir sind seine Diener, seine Kinder. We are looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus. Indem wir die glückliche Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Let's just close with verse 14. Schließen wir ab mit Vers 14. Who gave himself for us, der sich selbst für uns gegeben, that's the grace of God, das ist die Gnade Gottes, that he might redeem us from every lawless deed, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit, and purify for himself a people, und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, for his own possession. Look at this last part. Zu seinem Eigentum. Zealous of good deeds. Eifrig in guten Werken. There it is. Zealous of good deeds. Selflessness. Eifrig in guten Werken. Selbstlosigkeit. Why is it that I can be selfless? Warum ist es, dass ich so selbstlos sein kann? Hey boys. Hey Jungs. Hey, we won. Hey, wir haben gewonnen. Look it. Schau. Everything we have is yours. Alles, was wir haben, es gehört euch. Why couldn't they have been like that? Warum konnten sie nicht so sein? Why couldn't they have come and rejoiced that they could share everything with everyone who couldn't make it? Warum konnten sie nicht kommen und sich daran freuen, dass sie das einfach teilen konnten mit allen Leuten, die nicht mitkommen konnten? Unbelief. Wegen Unglauben. Perverse heart. Ein perverses Herz. Poor self-image. Ein geringes Selbstvertrauen. Whatever it was. Was auch immer es war. But the Bible calls them wicked and worthless men. Die Bibel nennt sie böse und wertlos. So, just to close. Um jetzt abzuschließen. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder. And I want my heart, I want to be a person of godly character. Ich möchte eine Person sein, die göttlichen Charakter hat. It doesn't come from me. Das kommt nicht aus mir heraus. It comes from the Lord. Es kommt vom Herrn. And then I can be zealous for good deeds. Und dann kann ich eifrig sein in guten Werken. Because whatever I give, denn was auch immer ich gebe, I know that ultimately it came from the Lord anyway. Von dem weiß ich ja, dass es letztendlich von dem Herrn einfach kam. And the more I give, und je mehr ich gebe, the more he gives to me. Und umso mehr gibt er mir. And I'm zealous of good works. Und ich bin da eifrig in diesen guten Werken. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Where would we be without you? Wo wären wir ohne dich? Godless. Gottlos. Giving ourselves to the world. Wir würden uns selbst nur der Welt hingeben. Living selfishly. Wir würden so selbstsüchtig leben. To establish our lives. Um unser eigenes Leben da aufzurichten. But we thank you today for your mercy and your grace. Aber wir danken dir heute für deine Barmherzigkeit. Everything comes from you. Alles kommt von dir. Even the things that we think don't come from you. Selbst Dinge, von denen wir denken, dass sie nicht von dir kommen. It all comes from you. Es kommt alles von dir. Thank you for creating us. Wir danken dir dafür, dass du uns geschaffen hast. Thank you for all of creation. Danke für die ganze Schöpfung. The animals and everything we eat. Tiere und auch das, was wir essen. Oh Lord. O Herr. In our short time on earth. In dieser kurzen Zeit auf Erden. Help us to live godly. Hilf uns, dass wir göttlich leben. Righteously. Gerecht and soberly, und besonnen, looking for your return, und dass wir Ausschau halten nach deiner Wiederkehr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Dankeschön fürs Zuhören.